Trauerweiden sind nicht traurig. Sie haben lediglich ein Bündnis mit der Schwerkraft. Drum lassen sie ihre Zweige runterhängen, statt sie in den Himmel zu stemmen, wie die anderen Bäume, Pappeln zum Beispiel. Überdies können sie ihre Finger ins Wasser tupfen, wenn ihnen zu warm ist. Das ist ökonomisch, ökologisch und nachhaltig. Jawohl. Daphne Elfenbein findet, dass Trauerweiden zu Unrecht auf Friedhöfen herumstehen. Wenn es auf Friedhöfen keine Trauerweiden gäbe, vielleicht würden dann nicht so viele Hinterbliebene weinen an den offenen Gräbern, die im Totenmonat November besonders häufig weit auseinanderklaffen und Einblicke in furchtbare Abgründe bieten, die Möglichkeit, selbst zu sterben vielleicht, schon bald. Es ist nicht gesund, sich an der Trauer zu weiden und dann einen Baum auch noch Trauerweide zu schimpfen, weil man glaubt, er ließe den Kopf hängen, wie die Menschen es tun. Das stimmt einfach nicht. Drum hat Daphne Elfenbein beschlossen, ihre eigene Beerdigung zu feiern, damit sie noch zu Lebzeiten was davon hat. Schließlich möchte sie wissen, wer sich noch etwas aus ihr macht und wer an ihrem offenen Grab die Augen rollt und mit schiefem Grinsen murmelt: Na, endlich hat sie rübergemacht, wurde auch Zeit. Na, wartet, euch werde ich zeigen, schwört Daphne Elfenbein, als sie ein Café betritt und es sich in einem schwarzen Sessel bequem macht, um ihr Schreibzeug auszupacken. Nicht, dass sie jetzt einen Beitrag für Eisenbart und Meisendraht schreiben würde, nein, sie zückt den Stift und schreibt in großen Lettern Gästeliste auf den leeren Papierbogen. Dann legt sie eine Pause ein und schlürft grünen Tee. Dazu gibt es ein Quarkkeulchen. Mit dem Löffel sticht sie in die fettgebackene Zuckerhülle und reißt ein Fenster auf, durch das sie Zugriff zur Vanillecreme erhält. Diese wird nun ausgelöffelt und lange im Gaumen zerdrückt, bis alle Geschmacksknospen aufgewacht sind und die Creme gemächlich den Rachen hinunterfließt. Dabei fallen Daphne Elfenbein sämtliche Leute ein, die nicht auf die Gästeliste kommen. Also muss sie noch gar nichts schreiben und kann das Quarkbällchen auslöffeln, bis nur noch eine krosse braune Hülle übrig ist, die sie mit zwei Fingern aufhebt und hineinbeißt. Keine Elektrorollerfahrer, keine Impfgegner, keine Veganer, keine AfDler, keine Fanatiker, Besserwisser und Weltuntergangspropheten und keine, ja was, keine Verwandten. Ganz besonders die sind ausgeladen. Gestärkt von Grüntee und Quarkkeulchen erklärt Frau Elfenbein auch warum. Mit Verwandten verbinden sie noch unerwünschte Reste von Bindung, die ihr Ableben am Ende doch noch zum Drama hochstilisieren könnten. Also keine Verwandten zum Leichenschmaus. Denen läuft man im Jenseits sowieso über den Weg. Ja, wer soll denn dann eingeladen werden? Die Dame, die immer auf dem Leopoldplatz schläft. Die Säuferin von nebenan. Der kleine Inder, der für Lieferando in die Pedale tritt. Die Oma, die auf dem Sterbebett noch Sprachkurse gibt. All diejenigen, die ihre selbstgemachten Tontöpfchen, Recyclingtäschchen und Naturseifen auf dem Wochenmarkt verkaufen. Und alle, die sich ein Talent zum Fröhlichsein bewahrt haben. Auch zufällige Passantinnen sind willkommen. Es gibt englischen Teekuchen und Selleriesalat mit Speckwürfeln. Am Toten Sonntag findet Daphne Elfenbeins Leichenschmaus statt. Motto: Wir taufen die Trauerweide um. Ihr könnt gerne schon mal Vorschläge einreichen unter daphneelfenbein@online.de. Vom Weinen wird gebeten, während der Veranstaltung Abstand zu nehmen. Spenden für die Beerdigungskosten sind willkommen. Es freut sich auf euch, eure Daphne Elfenbein.